Ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Auf ein neues, offene, freie Telefon-Talkshow heute Nacht. Ihr könnt ganz einfach anrufen hier bei mir, wenn ihr mit mir reden wollt. Die kostenfreie Telefonnummer 0800 5678 111 und die kostenfreie Faxnummer 0800 5678 110. Heiko, 30 Jahre alt. Ja. Und im Hintergrund ist auch noch Astrid 42. Aber wir fangen an mit Heiko. Schönen guten Morgen. Was ist dein Thema? Ja, hallo Domian. Hier ist Heiko. Ja. Also mein Thema ist, sind meine Spinnen. Wie bitte, Spinnen? Ja, mein Hobby. Dein Hobby sind Spinnen. Ja, und zwar, also es hat so angefangen, dass ich mal auf einem Geburtstag gewesen bin. Mhm. Der war so orientalisch mäßig. Mhm. Mit einer Bauchtänzerin auch, die hatte sowas mit so einer Boa gemacht. Wie und schön. So kam ich erstmal zur Terraristik. Wie? Zur Terraristik? Zur Terraristik überhaupt. Nennt mal so die Kunde von den Spinnen. Ja. Wie, was hat die Bauchtänzerin mit den Spinnen zu tun? Nein, Moment, ich wollte nur sagen, wie ich überhaupt zur Terraristik erstmal gekommen bin. Was ist denn Terraristik? Ja, das sind Schlangen, Echsen, mhm, und Spinnen, ja, ne, halt alles das, was mit dieser Erde halt zu tun hat. Ne? Ja. Ja, und dann hatte ich auch eine Schlange, hat mich halt sehr interessiert, aber es war mir auf Dauer zu langweilig geworden. Mhm. Und ich hatte einen Freund, der hat eine Spinne gehabt. Mhm. Und ja, so halt bin ich zu den Spinnen gekommen. Also du hattest vorher, bevor du diese Bauchtänzerin gesehen hast, die dich offensichtlich sehr beeindruckt hat, ja, hattest du schon eine Schlange? Ja, richtig. Ja, und dann hast du dir noch eine Spinne gekauft. Ja, weil mir die Schlangen, die sind mir zu langweilig geworden. Ja. Wie viele Spinnen oder wie viele Schlangen oder, ja, wahrscheinlich nur eine, wie viele Spinnen hast du? Ja, jetzt habe ich 55 Vogelspinnen. 55 Vogelspinnen? Ja. Wie gut, dass du nicht in meiner Nähe wohnst. Ja. Hoffe ich zumindest. Ich hoffe, dass du nicht in Köln wohnst. Ja, das ist nicht so schlimm, wie alle glauben, weißt du? Wie, die leben alle bei dir in der Wohnung? Ja. Das ist ja die Hölle. Also, und eine Schlange auch noch? Nein, die habe ich verkauft. Die hast du verkauft. Ja. 50 Vogelspinnen. Lebst du mit deiner Freundin Astrid zusammen? Ja. Die arme Astrid. Gib mir bitte sofort Astrid. Ich gib sie dir. Ja, hallo Domian. Astrid, du armes Ding. Ja, ich bin wirklich arm, ne? Mann, mit 50 Vogelspinnen teilst du die Wohnung mit deinem Freund. Ja, genau. Kannst du überhaupt eine Sekunde ruhig schlafen nachts? Ja, eigentlich schon, weil die sind also alle im Terrarium mit einer Glasscheibe davor. Ja, fragt sich nur, wie lange. Die Vogelspinne an sich ist ja gewitzt, ne? Ja, sicher. Und nee, das ist also schon ganz schön sicher so, sag ich mal. Mhm. Aber da habe ich also gar keine Angst vor. Wie werden die eigentlich gefüttert? Ja, die kriegen... Ja, Grillen und Heimchen. Mhm. Ja, und die Größeren, die fressen auch Mäuse, ne? Die fressen Mäuse? Das wird ja immer doller. Leider Mäuse. Und dann muss Astrid, du, musst dann Mäuse fangen gehen, um die zu verfüttern hinterher. Nee, die holt Heiko also, die Mäuse, die besorgt er. Und naja, ich gucke da auch gar nicht weiter zu, weil mir die Mäuse nämlich viel zu leid tun, wenn die da verfüttert werden. Wie groß ist so eine Vogelspinne? So wie eine Hand? Nee, so groß nicht, ne? Doch, einige schon. Und die fressen Mäuse? Die fressen Mäuse. Ich sage uns interessierten Zuhörern doch bitte, wie das arme Mäuschen dann dahin gerafft wird. Es wird in dieses Terrarium da reingesetzt. Ja, genau. Es saust hin und her. Ja, die Mäuse, die sind eigentlich, die kennen die Gefahr ja nicht. Nee, die wissen gar nicht. Die sind ganz lustig, die schnuppern da rum, ja, und dann irgendwann, wenn die Spinne dann irgendwie in der Nähe da ist, dann... Sticht die Spinne? Die beißt mit ihren Zähnen zu. Und ist das Mäuschen dann betäubt erstmal oder... Wie geht das? Ja, pass auf, dazu gebe ich dir am besten mal an Heiko, der kann dir das nämlich viel, viel besser erklären. Dich werde ich gleich auch nochmal was fragen, aber gib den Heiko nochmal. Okay. ja, da bin ich. Du musst es uns jetzt genau erzählen. Also wir waren gerade bei dem Mäuschen, das von der Vogelspinne dahin gerafft wird. Es wird, also das Mäuschen wird gebissen. Ja. Und dann ist das ein Gift, was das... Ja, die wird betäubt durch das Gift, aber das geht sehr schnell. Schlägt sie gleich um, die Maus? Ja. Und dann? Also das geht recht schnell. Die wird gepackt irgendwo halt, wo die Spinne die halt gerade erwischt. Mhm. Und dann frisst eine Spinne diese ganze Maus auf? Ja, ich habe Spinnen, die sind größer wie eine Hand. Also die größte, die ich habe, die ist ungefähr Kuchenteller groß. Kuchenteller groß? Ja. Ja, wie lange dauert das, ehe dann die Spinne die ganze Maus aufgefressen hat? Ja, die spritzt ihr, oder die durch die Cheliceren, so nennt man diese Zähne bei denen, kommt dieses Verdauungssekret. Mhm. Die wird dann innerlich aufgelöst und dann saugt die aus. Und das kann also bis einen Tag lang dauern. Also die spritzt quasi, sagen wir es mal ein bisschen profan, Salzsäure in diese Maus rein. Ich weiß nicht, ob das Salzsäure ist. Nein, es ist aber so ein Verdauungssekret. Eine Säure. Dadurch zersetzt das Mäuschen sich von innen. Es gibt einen Mäusebrei sozusagen. Ja, richtig. Und diesen Mäusebrei saugt die böse Spinne dann wieder raus. Ja, richtig. Irgendwann bleibt nur noch das Fell, die Zähne und die Füße übrig oder so. Ja, also man kann hinterher nichts mehr von der Maus erkennen. Das Fell liegt dann noch da. Ja, aber das ist durch das Verdauungssekret auch so feucht, nass geworden. Also man kann da nichts mehr erkennen. Aber der Totenschädel der Maus liegt auch da, ne? Man kann da nichts mehr erkennen. Das ist wie ein Stück klein gekautes Gulasch oder so. Da erkennst du nichts mehr. Ja, wir wollen uns natürlich jetzt gar nicht drüber aufregen. Ja. Das ist Natur, ne? So ist es nun mal. Richtig. Dennoch ist es für uns, die wir das nicht jeden Tag sehen, eher doch ein bisschen ekelhaft. Aber du machst das, nimmst das relativ locker alles hin. Ja. Ja. Was ist denn so schön daran, Vogelspinnen zu halten und zuzugucken, wie Mäusebrei entsteht? Ja. Genau, das ist es eben. Viele denken, ich bin da irgendwie jetzt besonders geil darauf, das zu sehen, wie da die Maus gepackt wird und gefressen wird. Du bist ein sadistischer Voyeur. Das ist es nicht. Das ist es nicht. Das ist, wie die sich bewegen, das Filigrane, wie die sich putzen. Die putzen sich ja jedes Bein einzeln. Also, du findest an der Spinne was Ästhetisches. Ja, die Farben, die Formen, unterschiedliche Farben, die sind lila, blau, rot in allem. Das ist faszinierend. Ich merke schon, du bist begeistert. Kann man denn zu einer Spinne, bei einer Schlange weiß ich, geht das nicht, kann man zu einer Spinne eine persönliche Beziehung? Nein, kann man nicht. Aber die Spinnen kennen dich nicht? Überhaupt nicht. Nein. Die sagen auch nicht Dankeschön, wenn du ihnen da ein Mäuschen reinsetzt. Nein. Aber Domian, jetzt kommt ja erstmal das, wo ich mit dir drüber sprechen wollte. Jetzt kommt es erst? Ja. Na was denn? Und zwar möchte ich eine Nephila haben. Das ist eine Seidenweberspinne. Mhm. Und die hängt frei im Raum. Wie die kann sich ein Netz bauen, bis 2 Quadratmeter groß. Und wie groß ist die Spinne? Also kann etwas größer werden wie so eine Handfläche, ohne Finger, sag ich jetzt mal. So ein Körper, walnuss groß in etwa. Und die willst du frei in eurer Wohnung herumlaufen lassen? Ja, die wird in Pflanzen gesetzt und die baut sich da ein Netz wie eine Kreuzspinne und da wohnt die drin und da bleibt die drin. Wie gut, dass ich auch nicht bekannt bin mit dir und nicht zum Kaffee kommen muss, zu euch nach Nein, Hause. Nein, das ist nicht schlimm. Was frisst die denn? Da schmeißt du dann ein Heimchen rein und das holt die sich. Das Heimchen schreit dann, aber wenn du es da reinschmeißt. Nein, Domian, ich merke schon, du willst mich auch ein bisschen verarschen. Nein. Ganz im Ernst ist mir das nicht nachvollziehbar, was da schön dran sein soll an so einem Hobby. Außerdem ist es ja auch ein unnatürliches Umfeld für eine Spinne, in so einem Terrarium gehalten zu werden. Ja, aber dann darfst du keine Fische halten, dann darfst du keinen Wellensittich halten. Ja, bin ich auch nicht so für. Ja, finde ich die Kritik da auch angemessen. Ja. Aber mit dem Wellensittich kann man ja immer noch ein bisschen Spaß haben, mit einer Spinne eigentlich nicht. Ja, eben das Faszinierende. Angucken. Das reizt mich, genau. Jetzt? Und, und halt die Formen und Farben. Also die Farben, das ist einfach faszinierend. Wie viel kosten dich die Spinnen im Monat? Kannst du das so über den Daumen sagen? Also an Futter vielleicht 20 bis 30 Mark, mehr nicht. Geht ja noch dann. Ja. So, jetzt muss ich noch einmal Astrid sprechen, was sie von dem Vorhaben hält, da in der Wohnung jetzt eine Frage. Ja, genau. Und da kriege ich nämlich schon ein Problem. Heiko, von dir verabschiede ich mich schon mal. Ja. Sei vorsichtig mit den Spinnen. Das wollte ich gerade noch fragen. Wenn eine Vogelspinne, man sagt ja immer dieser Vogelspinne böseste Dinge nach, einen Menschen beißt, was passiert dann? Also sie ist nicht tödlich, aber es ist sehr, sehr schmerzhaft und die Cheliceren, also diese Zähne, die sind bei großen Spinnen, können die bis 2 Zentimeter lang werden. Bist du denn schon mal gebissen worden? Nein, ich noch nicht, weil ich kein Tier rausnehme und auch von meinem Besuch erschrecken will oder hinterherlaufe oder so. Aber du musst doch schon mal dieses Terrarium sauber machen, dann müssen die doch raus. Ja, die Zahmeren, die kann ich dann schon mal auf der Hand nehmen und umsetzen so lange in ein anderes Terrarium. Aber ich nehme die nicht auf der Hand, ich hole die nur raus und komme in ein anderes Terrarium. Und die größeren, da muss ich halt ein Gefäß drüber stellen. Befremdet mich doch schon ein wenig. Dennoch wünsche ich, dass du nie gebissen wirst, Heiko. Ja. Und du gibst mir bitte die Astrid nochmal kurz. Ja, okay. Tschüss, Heiko. Tschüss, Domian. Ja, Astrid, ich kann deinen Freund eigentlich nicht verstehen. Du, ja. Du wahrscheinlich auch nicht, ne? Letztendlich. Ja, und es geht mir dann um diese Freischwebende. Ja, darüber also wollte das ich... Das möchte ich also nicht mehr, ganz ehrlich. Das glaube ich. Wenn ich dann auf der Couch sitze und die Spinne da hinter mir in unseren Ficus Benjamini rumläuft, nee. Ja, und irgendwann verirrt die Spinne sich in deinen Haaren, ne? Wir ja, wollen mal das Böseste. Ich weiß es nicht. Er sagt ja, die bleibt da auf an Ort und Stelle, aber ich kann ich mir nicht vorstellen. Warum muss es denn nun gerade eine sein, die frei rumläuft? Ja, das frage ich mich ja auch. Wie begründet er das denn? Ja, er findet das halt schön und das wäre so der letzte Kick. Der letzte Kick. Er. Ich finde, dass du schon verdammt viel mitmachst, Astrid. Und nur ist auch gut. Ich ja. würde das, also ich, dieses würde ich nicht mehr mitmachen. Nee, also das mache ich auch das, nicht. Das andere ist schon sehr krass und wenn du da tolerant deinem Partner gegenüberstehst und sagst, na gut, 50 Vogelspinnen und ich gucke auch zu, wenn die Maus getötet wird. Nee, das möchte ich ja nicht sehen. Nee, du guckst ja nicht mehr. Na gut, aber du bist, ist ja in deiner Wohnung passiert das, ja? Es muss ja nicht noch freischwebend jetzt sein. Ja, das denke ich mir nämlich auch. Ich mache dir Mut zur Opposition jetzt, Astrid. Dankeschön, das freut Lass mich. Lass dir die Spinne nicht aufschwatzen in deine Wohnung. Nein, mache ich auch nicht. Alles Gute euch beiden. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss. So, ihr lieben Freunde und Freundinnen draußen im Lande. Telefonnummer 0800 567 8111. Das ist meine kostenfreie Telefonnummer. Und die kostenfreie Faxnummer 0800 567 8110. Angela ist dran. Warum nicht Angela? Angela 24. Hm? Ja, Angela, guten Morgen. Ja, hallo. Ja. Und dein Thema. Ja, erstmal muss ich sagen, ich kriege jetzt bestimmt Albträume wegen Heiko. Ich weiß, wahrscheinlich können ganz viele junge Frauen jetzt nicht schlafen nach diesem Gespräch. Hm. Vielleicht auch ein paar junge Männer, aber die Mädels haben es ja eher mit den Spinnen. Ja, nein, mir geht es darum, und zwar gaben wir eine... Angela, geh mal bitte noch näher ans Telefon. Ja. Damit wir dich richtig gut hören. Ja. Haben mein Freund und ich eine schwerbehinderte Tochter und ich möchte den Menschen danken, die es uns ermöglichen, sie zu Hause zu haben. Und mhm. Wie alt ist eure Tochter? Anderthalb. Anderthalb. Und welche Behinderung hat sie? Eine Muskeldystrophie. Erklärst du uns mal, was das genau ist? Ja, halt eine Muskelerkrankung. Ich weiß nicht, sowas wie Muskelschwund. Mhm. Ich weiß nicht, wie ich das... Wie macht sich das denn bemerkbar bei dem kleinen Kind? Sie ist beatmet seit der Geburt. Ach, sie kann nicht alleine atmen? Genau. Ist sie ständig bettlägerig? Nein, so ja schon, aber nee. Also wir nehmen sie schon auf den Arm, dann am Beutel oder im Kinderwagen und gehen auch mit ihr raus und so. Aber dann, das heißt, ihr müsst doch immer dann ein Beatmungsgerät dabei haben? Ja, das schon. Sie hat immer sowas auf dem Gesicht, dann... So eine Haube, die den Sauerstoff transportiert? Nee, das ist eine Trachealkanüle, sowas wie... Also sie hat immer so Schläuche in der Nase? Nee, in der Nase, nicht in der Luftröhre direkt. In der Luftröhre, immer? Ja. Mhm. Und diese wiederum sind an ein Gerät angeschlossen und das muss man immer mit sich herumtragen dann? Ja, sozusagen. Ja. Und was weiter? Welche Probleme daraus noch weiter entstehen? Also ich meine, das ist ja schon gravierend genug, dass sie nicht alleine atmen kann. Und sie ist motorisch natürlich auch nicht so. Also sie kann jetzt ihren Kopf alleine halten und mit Unterstützung sitzen, aber also die Arme und Beine kann sie auch ganz gut bewegen, aber mehr eben nicht. Also sie ist von der Entwicklung her halt nicht entsprechend eines... Mhm. Kann man da irgendetwas machen oder müsst ihr euch damit abfinden, dass sie unheilbar krank ist und dass nie etwas, also letztendlich geschehen wird, dass sie ganz normal sein, leben wird können? Nee, das wird sie nicht können. Das ist schon unheilbar. Davon sind ja alle Muskeln betroffen. Mhm. Heißt das, dass sie sich auch auf ein Leben im Rollstuhl einrichten muss? Ja, auf jeden Fall. Und dass sie eigentlich auch immer pflegebedürftig sein wird? Ja, das auf jeden Fall. Mhm. Wobei, also die Lebenserwartung ist auch nicht so, ich meine, kann man nicht voraussagen, aber so großartig ist das auch nicht. Sagt man denn ungefähr eine Zahl? 20 oder? Nee. schon Kindesalter. Kindesalter, ja. Hast du das während der Geburt, habt ihr das schon erfahren, dass das Kind behindert sein wird? Nee, das nicht. Das habt ihr dann nach der Geburt direkt erfahren oder auch nicht direkt? Nee, das hat erst gedauert, bis man wusste, was es genau ist. Sie ist schon seit der Geburt beatmet worden, also ist dann halt weggeblieben, musste reanimiert werden und ist dann halt intubiert worden und so, aber das hat erst einige Monate gedauert, bis man dann genau wusste. Die haben erst auf alles Mögliche spekuliert. Also. Ist das euer erstes Kind? Ja. Einziges Kind? Als ihr dann die Diagnose gehört habt, was ist da in dir und in euch vorgegangen? Kann ich jetzt gar nicht mehr so nach. Also erstmal ist man natürlich schockiert. So, also ja, der tiefe Abgrund, sagt mein Freund Karl. Ja. Ich stelle es mir auch so sehr schwer vor, sich mit diesen Gedanken zu arrangieren. Also normalerweise, wenn man ein Kind hat, ein kleines Kind, geht man davon aus, dieses Kind wird ganz alt, es wird mich überleben. Ja. Ich werde die nächsten Jahrzehnte mit dem Kind teilen. Und ihr müsst jetzt davon ausgehen, dass ihr euer Kind als Kind verlieren werdet. Ja. Das stelle ich mir sehr, sehr, sehr, sehr schwierig vor. Dass ich weiß nicht, also sie war jetzt, sie war ja über ein Jahr im Krankenhaus dann auch. Und da war schon oft auch auf der Kippe. Sie hatte dann mehrere, also sie hatte erst noch Infusionen. Da hatte sie auch öfter Blutvergiftungen dadurch, durch Keime, die dann da reingekommen sind. Und eine Lungenentzündung hatte sie, aber weiß ich nicht. Also ich denke, die Zeit, die wir mit ihr haben, ist wertvoller oder ist einfach, sie ist großartig. Also ich bin stolz auf sie, sie ist eine Kämpferin. Und also im Moment überwiegt gar nicht so Trauer, sondern das Glück, dass sie da ist. Ja, genau. Und so das Gefühl, wir wollen jeden Tag ausnutzen, an dem sie lebt und sie die Zeit mit uns teilt. Ja. Genau. Und ich, ja, es ist einfach, sie ist ein wundervoller Mensch und wir haben großartige Freunde, die zu uns halten und nicht das sagen. Das war der Grund deines Anrufes, ne? Dass du ja, genau. von den Leuten auch erzählen wolltest, die offensichtlich nicht auf Abstand zu euch gegangen sind. Ne? Genau. Und auch, das weiß nicht, ich glaube, mein Freund tut sich da noch schwerer mit als ich und dass er da, das ja, einfach auch da ist und nicht sagt, ich schaffe das nicht, ich gehe jetzt oder so, was ich auch verstehen könnte. Es ist ja auch nicht leicht, eine Beziehung einzugehen, wie du schon sagtest, wo man weiß, die ist nicht ewig. So. Ihr lebt aber zusammen, du und dein... Ja. Ja, das ist alles in einer Wohnung einer Familie. Genau. Man kann überhaupt keine Prognose sagen von Seiten der Ärzte. Nee, die gar wissen nichts. Nicht mal genau, was für eine Erkrankung das ist. Also das ist ein groß, ja, im Rahmen halt Muskelerkrankungen, wobei da gibt es so viele verschiedene Typen, die wissen halt nicht, was es ist und können. Ist denn die geistige Entwicklung, ist die normal? Sie hatte im Krankenhaus auch das Thema, hat sie viele Beruhigungsmittel bekommen und wie gesagt, war halt auch das erste Jahr damit beschäftigt, am Leben zu bleiben, mehr oder weniger. Aber seit sie zu Hause ist, hat sie sich super entwickelt. Also ja, und hat sie auch erst die Chance. Also sie hat wahnsinnige Fortschritte. Ich will einfach sagen, es ist gar nicht so schwer, wie man sich viele sich das vorstellen. Ich stelle es mir unglaublich schwer vor. Weil ich in meinem Bekanntenkreis ein Paar habe, die auch ein behindertes Kind bekommen haben. Und ich habe mitgekriegt, wie sehr groß die Schwierigkeiten am Anfang waren. Hinterher dann nicht mehr, aber... Also es ist so großartig, also im Krankenhaus war es eine unglaubliche Belastung, einfach weil man nicht so für sie da sein konnte, wie man wollte, weil die Intimsphäre nicht da ist. Und jetzt zu Hause hat das eine ganz andere Qualität und man sieht es auch an ihr. Sie braucht keinen Sauerstoff mehr, sie braucht keine Infusion mehr, sie braucht keine Beruhigungsmittel mehr. Es ist... Aber sie muss dennoch immer beatmet werden, ne? Ja, das stimmt. Schon. Das ist ja auch, geht ja auch einher für dich jetzt, die du täglich mit ihr zusammen bist, mit einer ungeheuren Mehrarbeit, sage ich mal, als wenn du ein gesundes Kind hättest. Ne? Du musst dich ja permanent um sie kümmern. Ja, das schon. Aber wir haben auch einen Pflegedienst, der kommt und mein Freund und ich teilen das schon auch unter uns auf. Und es ist einfach schön, die Zeiten. Also sie ist, wie gesagt, ein ganz wundervolles Kind. Und sie gibt auch wahnsinnig viel. Sie ist immer froh und zufrieden und lacht viel. Also du meinst, dass das, was an mehr Belastung entsteht, wird wieder wettgemacht durch das Schöne, was du mit ihr auch erleben kannst und was sie dir wiedergibt. Genau. Ja. Und es ist wirklich niemand aus dem Bekanntenkreis oder Freundeskreis auf Abstand zu euch gegangen, was man ja leider öfters auch schon mal hört, wenn behinderte Kinder geboren werden, dass die Leute sich zurückziehen und... Ja, eben. Die haben alle, also hätte ich nicht erwartet, die haben wirklich ihre Angst überwunden, die ja auch wirklich da ist. Erstmal, das ist was ganz... kennt man nicht. Seid ihr denn, das weiß ich eben auch aus meinem Bekanntenkreis, dass die Freunde sind auch erstmal nicht sehr offensiv damit umgegangen. Habt ihr das direkt dann euren Freunden gesagt und habt gesagt, passt auf, dieses Kind ist wirklich schwerst behindert oder schwer krank? Oder habt ihr erstmal auch so eine Mauer des Schweigens um euch gebaut? Nee, gar nicht. Mhm. Nee. Die sind auch weiter hier. Also hier ist immer viel Besuch bei uns, weil wir können ja halt nicht mehr so viel weg. Mhm. Und die gehen alle großartig mit Josie um. Und mhm. Oder Josie hat sie auch alle im Griff. Mhm. Und das ist schon wirklich toll. Denkt ihr in einer solchen Situation, die ja nun schon eine Extremsituation ist, mhm. Irgendwas piepst hier bei mir? Ja, habe ich auch gehört. Ja, ich sollte mal vielleicht mein Handy ausschalten, wenn ich hier auf Sendung gehe. Das habe ich jetzt gemacht. Denkt ihr in dieser extremen Situation darüber nach, auch noch oder später ein zweites Kind zu bekommen? Dadurch, dass wir nicht wissen, was für eine Erkrankung das ist, wissen wir auch nicht, ob es eine Erbkrankheit ist. Ach, das ist noch nicht erforscht oder nicht diagnostiziert? Ja, genau. Und da gehe ich doch, ich denke immer, was einmal passieren kann, kann auch zweimal passieren. Mhm. Und ich liebe Josephine über alles, aber ich würde es keinem Kind nochmal antun wollen. Mhm. Also einfach dieses... Ja. Also das ist im Moment gar kein Thema. Thema ist, dass ihr euch optimal um euer Mädchen kümmern wollt und die Zeit gemeinsam genießen wollt auch. Genau. Vorzustellen wäre halt ein Narrativ. Ja, genau. Was sagt dein Freund? Also wir könnten uns vorstellen, Pflegekinder oder ein Adoptivkind, in der Richtung, aber das... Ich finde, ich habe jetzt von deinem Freund kaum was mitbekommen, nur im Hintergrund immer so ein bisschen, aber ich glaube, er... wird auch ganz schön auch gut deutlich durch das, was du gesagt hast. Ich finde, dass ihr sehr tolle Eltern seid. Ich wünsche euch von Herzen alles Gute und wünsche euch viele schöne Jahre mit eurem Kind noch. Zumindest eine gute Zeit. Ja. Von Herzen alles Gute. Und grüß alle herzlich von mir, die Kleine und auch deinen Freund. Ja, mache ich. Danke. Tschüss, Angela. Tschüss. Tschüss. Jetzt geht's weiter mit... Nicole. Und Nicole ist 16 Jahre alt. Hallo? Ja, Nicole, guten Morgen. Guten Morgen. Was ist denn dein Thema? Ja, also ich habe hier schon angerufen wegen das Thema böse Kinder. Was? Wegen böse Kinder? Ja. Aha. Da hast du damals angerufen und bist nicht durchgekommen, oder was? Doch, ich bin durchgekommen. Aber wir haben nicht miteinander geredet. Doch, haben wir. Stichwort, ich brauche ein Stichwort jetzt, was war das? Also ich habe meine Mutter Geld aus dem Portemonnaie geklaut. Ja, ich weiß, mhm. Ja, und... Und immer wieder, so 40 Mark und sowas, ja. Ne? Mhm. Und da habe ich dich beschimpft und habe gesagt, du sollst gefälligst dich auf den Arsch setzen und arbeiten gehen, ne? Irgendwelche Jobs. Ja. Und nicht deine Mutti beklauen. Und die hatte das ja noch gar nicht bemerkt, ne? Dass du immer Geld rausnimmst. Nee, hat sie nicht. Jetzt hast du dich wieder bei mir gemeldet. Warum? Ja, weil ich gute Nachrichten habe. Ah, für gute Nachrichten habe ich immer ein offenes Ohr. Ja, also ich habe mich für einen Job bemüht. Hey! So. Ja, und ich kann jetzt auch nächste Woche Montag anfangen. Hey, als was und wo? Und das stellt sich aber noch heraus. Also das ist so, dass entweder falte ich mal Kartons, also 630 Mark Basis. Ja. Entweder Kartons falten oder Salat packen. Also das... Salat packen? Ja. Ja, warum nicht? Warum nicht? Ist ja okay. Und ja, und 600 Mark oder so ist ja... Wie viel würdest du dann verdienen? 630 Mark. 630 Mark, ja, das ist ja natürlich ein Bombengeld, ne? Ist sogar noch ein bisschen mehr, als wenn du ab und zu da mal 40 Mark klaust. Und das kriegst du auch unter einen Hut mit deiner Schule? Ja, klar, das krieg ich unter einen Hut. Das ist so, denn von 5 bis 8 Uhr ist das. Ja, jetzt. Und was sagt, hast du es deinen Eltern oder deiner Mutter gesagt, dass du das vorhast zu machen? Ja. Und was sagt die dazu? Ja, die haben sich gefreut. Ja, wunderbar. Nicole, ich bin stolz auf dich. Ja, und da ich meine Mutter ja auch sehr viel Geld aus Portemonnaie gestohlen habe, habe ich auch so gedacht, wenn ich mir Geld verdiene, entweder kann ich das unauffällig zurückstecken. Gute Idee. Oder ich sage denen halt die Wahrheit. Oder so. Ich würde an deiner Stelle sogar die Wahrheit sagen. Wenn ich deine Eltern wäre, deine Mutter wäre, würde ich sehr großen Respekt vor dir haben, wenn du das dann wieder zurückzahlst. Ich würde dir das alles verzeihen und vergeben und hätte Achtung. Aha, ich würde sehen, die Nicole, die tut was und die hat jetzt ihr Leben in die Hand genommen. Finde ich klasse. Mhm. Toll, Nicole. Ja, also das habe ich ja auch, muss ich ja sagen, nicht alleine gemacht. Und meine Freunde, die haben das mitgekriegt, die Sendung. Ja. Ja, und die haben mich auch kurz danach sofort angerufen. Ehrlich, in der Nacht noch? Ja. Und die haben mir auch dabei geholfen. Diesen Job zu finden. Ja. Ja. Und Salat packen und Kartons knicken und so ist völlig in Ordnung alles. Ja. Habe ich auch gemacht, so Sachen früher. Muss man auch mal machen, sind gute Erfahrungen. Weiß man, wie das Arbeitsleben aussieht. Ich habe auch noch eine Frage. Könnten wir Autogramme haben? Ja, natürlich, so viel ihr wollt. Gut. Nicole, aber du musst noch mal auflegen und dann rufen wir dich zurück, um deine Adresse aufzuschreiben. Ja. Und ich sage noch mal Kompliment. Finde es ganz toll, dass du dich jetzt so bemühst um die Arbeit. Wünsche viel Spaß bei der Arbeit und viel Spaß beim Geld ausgeben. Das dann ja das selbstverdiente Geld. Ja, danke schön. Ne? Leg auf, wir rufen dich gleich nochmal an. Ja, tschüss. Tschüss, Nicole, tschüss. Ah, so muss es sein, das freut mich. Vielleicht sollte ich euch nochmal unsere Adresse sagen für die Autogrammwünsche oder für Briefe. Das ist WDR, Westdeutscher Rundfunk, Redaktion Domian, 50600 Köln. WDR, Redaktion Domian, 50600 Köln, ganz einfach. Noch eine Nicole, 21 Jahre alt. Hallo. Ja, hallo Domian. Hallo Nicole. Ja, und zwar, es geht darum, mein Freund, der guckt jeden Tag Sexfilme. Heißt dein Freund zufälligerweise Matthias? Ja, der heißt zufälligerweise Matthias, ja. Das sehe ich hier, weil der ist bei dir... Und er schlägt mich auch. Wie, er schlägt dich auch? Ja, und zwar, es geht darum, er guckt also jeden Tag, ich sag mal, auf ProSieben, auf RTL 2, jeden Tag diese Filme, die da kommen, Reportagen, alles, was mit Sex zu tun hat, guckt er. Gibt's aber gar nicht jeden Tag. Ja, aber fast jeden Tag. Na, also so oft, wie es gibt, ne, guckt er das auch. Mhm. Geht auch sonst auch in Sexkinos, war also auch schon im Puff in der Zeit, wo wir zusammen waren. Und ich halte ihm das immer wieder vor. Ich sag, ich finde das nicht gut und so. Und ihm provoziert das halt. Mhm. Ja, und dann rastet er aus und schlägt mich. Wie lange seid ihr zusammen? 1,5 Jahre. Wohnt ihr zusammen? Ja. Ja. Wie schlägt er dich? Ja, er zieht mich in die Haare, er tritt mich, er schlägt mich mit dem Kopf auf den Boden. Mhm. Wie oft ist das schon vorgekommen? Oh, 6-7 Mal bestimmt schon. Und immer wegen dieser Sachen, wegen der... Ja, nicht nur wegen den Sachen, sind auch noch andere Sachen, aber das häuft sich dann aber hauptsächlich wegen diesem Thema, ja. So, Matthias ist in der Gegend, ne, ja, bei dir. Der ist direkt neben mir. Der ist 21 Jahre so wie du. Ja. Und den gibst du mir jetzt mal. Ja. Jetzt reden wir nicht lange über Dritte, sondern direkt... Ja, hallo Jürgen. Matthias, was höre ich denn da von dir? Ja, Jürgen, ich muss sagen, das stimmt nicht alles so, wie meine Freundin das jetzt gerade dargestellt hat. Schlägst du sie denn? Ja, sicher. Ja, sicher. Ja, ich meine, ich bin nicht für Schlagen. Ehrlich nicht. Du tust es nur ab und zu. Nein, pass auf, Jürgen, ich erzähle dir das jetzt mal. Also ich habe ein Problem mit diesen Erotikfilmen, sag ich mal. Ja. So, ich gehe auch in Kinos und so, guck mir die da an. Wieso hast du Probleme damit? Verstehe ich nicht. Ja, ich weiß nicht. Ist für mich wie so eine Sucht, sag ich mal. Mhm. Ich weiß, da habe ich auch schon länger, bevor ich mit ihr zusammengekommen bin, habe ich mir das auch schon immer angeguckt und so. Ja, ich weiß nicht. Auf irgendeine Art finde ich das auch ganz normal so. Leihst du dir denn aus Videotheken auch Pornofilme aus? Ja. Mhm. Und die guckst du dann auch zu Hause, wenn Nicole da ist? Ja, aber unter anderem dann meistens, wenn sie abends im Bett ist oder so. Nun sind das ja zwei verschiedene Themen, ne? Die Sexfilme gucken, konsumieren und die Freundin schlagen. Ja, pass auf, das hat ja alles einen Zusammenhang. Erklär mir den mal bitte. Der Zusammenhang ist so mit den beiden Sachen. Ich guck mir die Filme an, so, dann kommt sie, dann beschimpft sie mich als Ficker und als Wichser und Kinderficker und so. Und ich meine, das sind Sachen, die gehen mir unter der Haut. So, und dann beschimpfe ich sie dann auch. So, und wenn sie irgendwann nicht mehr gegen mich ankommt, so mündlich, so, dann rastet sie aus oder sie geht zur Telefonzelle, ruft Polizei an, sagt, ja, mein Freund, der wollte mich gerade abstechen oder der hat mich vergewaltigt. Ja, wir haben schon so oft die Bullen hier gehabt, die Bullen, die kommen schon gar nicht mehr, weil die sagen, sowieso alles gelogen. Also sie ruft dann an, sagt das, obwohl das nicht stimmt, Nein, was sie sagt. Nein, die hat auch schon... Daraufhin schlägst du sie dann, weil es dir dann reicht, oder wie? Nein, daraufhin nicht. Sie greift mich ja auch an. Sie greift mich an, gibt mir am Hals. Ich warne sie ja immer vor. Ich sag, lass mich los. Sag ich, ich möchte das nicht. Also so, es schaukelt sich so richtig hoch bei euch beiden. Ja, ja. Mhm. Und wenn sie dann nicht loslässt, irgendwann, mir tut das ja auch weh, ich bin ja keine Maschine. So, und irgendwann, dann geht er bei mir nicht mehr, dann hole ich auch aus. Obwohl ich habe noch nie, bevor ich mit ihr zusammengekommen bin, noch nie eine Frau geschlagen. Und noch nie mit einer Frau so viel Probleme gehabt wie mit ihr. Matthias, dann stellt sich natürlich für mich jetzt sofort die Frage, warum seid ihr beide, wenn das offensichtlich so überhaupt nicht klappt, zusammen überhaupt noch? Ja, ich bin der Meinung, ich versuche ihr irgendwo zu helfen, weil sie hat auch eine schwierige Vergangenheit hinter sich. Ne, du hilfst so. Aber nur nicht in dem... Nein, nein, ich will sie ja nicht schlagen. Nur wenn sie mich angreift, ich muss mich doch irgendwie wehren. Gut, aber die ganze Sache kommt ja nun offensichtlich sehr oft vor und ist ein Zeichen dafür, dass ihr euch überhaupt nicht miteinander vertragt und versteht. Auch deine Sucht nach Sexfilmen, wenn das eine gute Liebesbeziehung wäre, hättest du gar keinen Bock auf Pornofilme, sondern würdest dich um Nicole kümmern. Das will ich dir gar nicht zum Vorwurf machen, aber es ist doch nur ein Zeichen dafür, dass bei euch die Chemie hinten und vorne nicht mehr funktioniert und stimmt. Liebst du denn Nicole? Ja, sicher. Sonst wäre ich schon abgehauen. Ich kann nicht mit einer Frau zusammenbleiben, die ich noch liebe. Die ich nicht mehr liebe. Ja, die du noch liebst. Nein, die ich nicht mehr liebe. Ja, das habe ich schon jetzt. Aber dann verstehe ich es wirklich, Matthias, dass man dann nicht einen anderen Weg findet, mit einem Menschen umzugehen als. Ja, wir sind ja schon zum Psychologen gegangen. Mhm. So, und die meinen jetzt, wir sollen mal zu einer Paartherapie gehen. Ja, darauf wollte ich das hinaus. Also ich glaube, dass ihr beide das alleine überhaupt nicht hinkriegt. Nee. Ihr redet euch in den Streit rein und dann eskaliert es und dann seid ihr beide wie von Sinnen und wisst überhaupt gar nicht, was ihr tut. Ne? Ja, ich weiß, was ich tue. Ja, aber offensichtlich nicht so richtig, sonst hättest du dich ja mehr im Griff und würdest für dich bestimmen, nein, ich schlag sie nicht. Ja, aber Domian, soll ich mich von ihr immer schlagen lassen? Die Bullen machen nichts. Ja, hör mal, Matthias, wenn sie dich schlägt, dann wärst du am Zug und würdest sagen, pass auf, Mädchen, so nicht, ich ziehe aus, ich mach das nicht mit. Ja, aber ich weiß, dass damit ihre Probleme zusammenhängt von früher. Ja gut, und das ist ja keine Entschuldigung. Wenn jemand schlägt, das ist mir scheißegal, wie der früher behandelt worden ist und wie die Ursachen sind. Man schlägt einfach keine Menschen. Frauen, Männer nicht und Männer, Frauen nicht. Basta. Ja, das stimmt. Weil das ist keine Lösung. Immer wenn geschlagen wird, wird es immer noch schlimmer. Ne? So kann man sagen. Ja, das stimmt. Es wird nie besser durchschlagen. Nie. Niemals. Ja, und vor allen Dingen unabhängig von mir jetzt. Sie hat ja auch noch 4 andere Männer angezeigt wegen Vergewaltigung, die auch nichts gemacht haben. Das wurde nachgewiesen. Ja, die steht vor Gericht, ja, und dann steht für mich doof da, weil er... Pass auf, Matthias, sagt, ich finde diese Idee, auf die ihr selbst gekommen seid oder durch Hilfe anderer, sehr gut, zu einem Paartherapeuten zu gehen. Ja. Sehr, sehr richtig und sehr wichtig, dass eine dritte unabhängige Person sich mit euch beschäftigt. Ne? Ihr sitzt dann dieser Person gegenüber oder ihr sitzt dann in einem Kreis, ihr beide und der Therapeut, und dann wird das besprochen. Und in ausführlicher Ruhe. Nicht, wir können das ja gar nicht hier ausführlich machen im Rahmen der Sendung. Also ich kann dich wirklich nur wirklich unterstützen oder euch unterstützen, das sehr bald zu tun. Sonst kriegt ihr das nicht in den Griff. Ja. Möchtest du da vielleicht noch ein paar Tipps von uns, wie man das anstellt oder wie man da an Adressen kommt? Ja, das wäre nicht schlecht. Okay, dann werden wir dich oder euch gleich nochmal zurückrufen und euch versorgen mit den Informationen. Ja? Domian, und ich habe nochmal eine Frage. Könnte ich Autogrammkarten haben? Kannst du ja. Genau, ja, dann schreiben wir gleich eure Adresse auch auf. Okay? Ich wollte noch sagen, deine Sendung, die ist echt toll. Ich danke dir herzlich. Grüße, Nicole, wir melden uns gleich. Ja, okay. Tschüss. 1.33 Uhr und, 1.34 Uhr, ganz genau. Und jetzt machen wir Pause. Exakt eine Minute Pause, 1.35 Uhr haben wir jetzt. Hier ist Radio 1 live und das WDR Fernsehen mit der Telefon-Talkshow. Live-Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht haben wir kein Thema, kein festes Thema. Morgen haben wir ein festes Thema und das Thema morgen heißt: Ich bin schuld an deinem Schicksal. Die ganze Sendung übersteht unter diesem Thema, unter dieser Überschrift: Ich bin schuld an deinem Schicksal. Heute könnt ihr euch melden bei mir zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir reden wollt. Telefonnummer kostenlos 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 678-110. Jetzt ist Susanne dran und Susanne ist 30. Hallo? Ja. Ja, also... Guten Morgen. Ja, erstmal wollte ich dir sagen, dass ich es gut finde, dass es deine Sendung gibt. Vielen Dank. Ich habe schon mal mit dir telefoniert und das hat mir auch ganz gut getan. Ist schon lange her. Und diesmal rufe ich halt an, ja, also ich bin 30 und verheiratet und habe ein zweijähriges Kind. Und mein Mann hat mir vor 2 Wochen überraschenderweise gesagt, dass er transsexuell ist. Also das hat sich in der Form bemerkbar gemacht, dass er halt so an einem Donnerstag zu mir gesagt hat, er möchte halt gerne Damenschuhe haben, hochhackige, und mich gebeten hat, am nächsten Tag doch mit mir einkaufen zu gehen. Und stelle ich mir erstmal vor, dass es ein großer Schock ist. Nee, ich habe es gar nicht für ernst genommen. Ich habe gedacht, er will mich nur verarschen, weil das verarscht mich öfter mal. Und das war also vor 2 Wochen, ne, sagst du? Ja, genau. Und ich habe dann halt gedacht, na gut, um das rauszukriegen, gehe ich halt mit ihm einkaufen. Das haben wir dann auch gemacht und er hat sich dann an dem Tag komplett eingekleidet, so von hochhackigen Schuhen über Strümpfe und Damenunterwäsche und Perücke und Schminke. Und da hast du doch sicher allmählich angefangen zu denken, na, es ist vielleicht doch kein Scherz. Ja, aber ich hatte eigentlich gar nicht so viel Zeit darüber nachzudenken oder irgendwas zu fühlen, sondern war völlig in diesem Geschehen drin, weil wir auch noch ein paar Sachen für mich dann so nebenher gekauft haben und es war einfach ein anstrengender, langer Tag. Wir hatten das Kind dann auch noch bei der Oma untergebracht, haben sie dann abends wieder abgeholt und sind nach Hause gefahren und als der Kleine dann im Bett war, haben wir dann unsere Sachen sortiert und dann hat er sich dann auch umgezogen. Ja, und ich habe ihn dann noch geschminkt und ich habe da wirklich erstmal gar nicht drüber nachgedacht. Und also am Abend saß er dann wirklich als Frau neben dir? Ja, ganz genau. Und ich habe ihn dann, damit das Bild komplett ist, habe ich gesagt, ja, wenn du die paar Stoppeln, die du im Gesicht hast, jetzt noch wegrasierst, dann schminke ich dich. Das war immer für dich noch ein Spaß? Nee, weniger, aber es war irgendwie so gefühls- und gedankenlos. Es war einfach so. Ist das erst 2 Wochen her? Seit wann nimmst du es denn ernst? Seit wann ist denn für dich klar, dass es wirklich so ist, dass er transsexuell ist oder eine Transidentität hat, sagt man ja besser? Ja, seit 2-3 Tagen ungefähr, weil die ersten Tage war es einfach nur ein Machen und ein Tun. Und so mit Maniküre und Nägel lackieren und alles. Ich habe also wirklich alles mitgemacht. Was macht denn dein Freund vom Beruf oder dein Mann vom Beruf? Der macht schwere Arbeit, also schwere körperliche Arbeit. Und ist denn jetzt da vor ein paar Tagen etwas Besonderes passiert, dass bei dir der Groschen gerutscht ist? Das ist ernst, das meint er wirklich so? Ja, weil ich habe gemerkt, dass ich meine Gefühle verdränge, weil ich Angst habe vor meinen eigenen Reaktionen. Ich muss dazu sagen, ich bin also alkoholmedikamentenabhängig, aber schon seit mehreren Jahren trocken. Und für mich ist es sehr gefährlich, wenn ich anfange, Gefühle zu verdrängen. Ich muss also auch sehr auf mich aufpassen. Und was ist denn jetzt aktuell? Also sagen wir mal, jetzt in diesem Moment oder heute? Also jetzt bricht für dich, ist eine Welt am Zusammenbrechen im Moment für dich? Vor 2 Tagen ist eine Welt für mich zusammengebrochen. Da habe ich also auch fürchterliche Heulkrämpfe gekriegt. Das hat er auch mitgekriegt. Also ich konnte nicht mehr anders, ich konnte meine Gefühle nicht mehr runterschlucken und habe eigentlich so... Ja, dann den Mann beweint, den ich jetzt verloren habe, weil den Mann, den ich geheiratet habe, den wird es für mich wohl nie wieder geben. Und der Mensch, der mir geblieben ist, den liebe ich immer noch. Und also auch genauso wie vorher. Nur er ist ja halt jetzt äußerlich anders und in seinem Verhalten auch etwas anders. Kannst du ihn denn, also wenn er jetzt abends sich als Frau kleidet und als Frau zurechtmacht bei euch in der Wohnung, kannst du ihn dann so noch lieben wie vorher? Also ich hatte einen kurzen Moment, wo ich da ein Problem mit hatte und bin dann immer hin und her zwischen Wohnzimmer und Küche und bin eigentlich auch vor ihm geflüchtet und ja, jetzt eigentlich nicht mehr. Ich kann ihn jetzt so akzeptieren, wie er ist. Er hat das vorher, wie alt ist dein Mann? 38. Er hat das vorher vollkommen verdrängt. Ja, vollkommen. Also er ist sehr männlich, sehr sportlich und also man würde ihm das überhaupt nicht ansehen und ich habe ihn ja auch so kennengelernt und fand das eigentlich immer ganz toll, dass er halt so ein Muskelpaket war und trotzdem sehr lieb war und so. Und wie war denn bisher eure Sexualität? Ja, am Anfang war es halt recht schwierig, weil wir beide abhängig sind und dann ist das so, man fängt eigentlich so in der Pubertätsphase wieder an, weil man das alles auch völlig neu lernen muss. Und wir haben das halt zusammen alles wieder völlig neu gelernt und hatten dann auch irgendwann ein ganz normales Sexualleben. Hat er dir denn ein bisschen darüber erzählt, ob ihm das überhaupt Spaß gemacht hat? Ja, so weit waren wir eigentlich noch nicht, aber es hat sich also auch jetzt nichts daran geändert. Wir hatten zwischendurch auch Sex und... Also ich weiß eben aus vielen Gesprächen mit transidentischen, mit Menschen mit einer Transidentität oder Transsexualität, dass sie eben mit ihrer eigenen Sexualität, mit dem Geschlechtsteil, das sie haben, äußerst große Probleme haben. Ich denke, dass wenn es denn so ist, dann wird das irgendwann noch kommen. Ne? Wie geht das jetzt weiter bei euch? Was? Ja, ich weiß es nicht. Also meine größte Sorge ist eigentlich im Moment erstmal so das Kind. Ich habe also definitiv gesagt, ich möchte das nur, wenn der Kleine das nicht sieht, weil ich es einfach nicht verantworten kann. Dafür fehlt mir auch einfach die Erfahrung, dieses ganze Thema. Wie alt ist er nochmal? Zwei. Seit zwei. Und wir haben jetzt halt eine Beratungsstelle angerufen, wo wir dann auch für Ende des Monats einen Termin haben, wo wir auch zusammen hingehen werden. Was ist das, eine Beratungsstelle extra für transsexuelle Menschen? Oder? Weil ja, ich denke, da sind wir am besten auch. Natürlich, ja, deswegen fragte ich das auch, ja. Ja, und alles andere ist für mich eigentlich ein riesengroßes Fragezeichen. Ne? Also es ist natürlich vollkommen geheim, ne? Davon gehe ich aus. Nee, also ich habe mit meinen Eltern, mit meiner Mutter drüber geredet und meine Mutter, die hat jetzt erstmal Abstand genommen, was mir natürlich irgendwo weh tut, aber ich kann es auch verstehen. Wollte er das denn, dass du das deiner Mutter erzählst? Nein, ich habe ihn gefragt, weil ich war völlig überfordert mit der Situation und er war auch mehr oder weniger nicht in der Lage, darüber zu reden, immer nur so bruchstückweise. Und dieses bruchstückweise hat mir einfach nicht gereicht. Ich musste mit irgendjemand reden. Also er war nicht damit einverstanden, dass du es der Mutter erzählst? Doch, ich habe ihn gefragt, ob ich das darf. Und was hat er gesagt? Ja klar, kann ich ruhig machen, wenn es mir hilft. Und ja gut, es hat mir nicht geholfen, es war blöd. Ich hätte es mir ersparen können, weil ja, da kam dann halt von meinem Stiefvater eine ziemlich dumme Bemerkung rüber. Und was mich aber sehr wundert, was ich toll finde, also ich weiß nicht, ob ich so reagieren könnte, ist, dass du, Susanne, eigentlich trotz dieser also wahnsinnigen Entwicklung, die sich da getan hat zwischen euch, weiter zu deinem Mann stehst. Ne? So ein Gefühl habe ich, oder? Ja klar, ich liebe meinen Mann. Ja, das sagst du so klar. Es sind tausend Ehen schon. Ich meine, der Mensch, der dahinter steckt, der ist er doch geblieben. Er ist noch genauso liebenswert. Tolle Einstellung, genauso ehrlich, ja. Er ist klar. Genauso treu und ne, also da hat sich ja nichts dran geändert. Jetzt spinnen wir mal, Susanne. Wenn alles sich jetzt, es ist ja jetzt was ausgebrochen bei ihm, was nicht mehr rückholbar ist vermutlich. Ja. Du wirst wahrscheinlich ahnen, worauf ich jetzt hinaus will. Ja klar. Wenn in einigen Jahren, so schnell geht das ja nicht, dieser Wunsch bei ihm größer würde, sich operieren lassen zu wollen. Würdest du dem zustimmen? Oder ist das alles noch zu neu für dich? Also ich bin mit dem Thema schon recht vertraut, weil ich Bekannte hatte, die halt auf diesen Weg gegangen sind. Ach so, das heißt, das hast du schon mal so miterlebt im Bekanntenkreis. Ja, es ist für mich nicht fremd und ich bin auch irgendwo recht dankbar, dass ich das miterleben durfte, weil deswegen bin ich jetzt auch, es stößt mir nicht so vom Kopf, dieses Thema, ne? Also, könntest du dir das vorstellen, nach einer Operation auch dann mit einer Frau? Ja, weiß ich nicht. Also, also im Moment würde ich sagen, ja klar, weil ich ihn einfach liebe und weil er einfach ein ganz toller Mensch ist. Aber du musst dich dann neu gewöhnen, sie zu sagen, ne? Und nicht er. Ja, klar, aber noch ist er eher. Noch ist er. Und da haben wir auch noch nicht so drüber geredet. Das kommt dann wohl auch noch alles. Es ist ja halt noch recht frisch und meine größte Sorge ist einfach so die Außenwelt, diese Gesellschaft, so diese intolerante Gesellschaft, weil ich habe halt jetzt so eine Erfahrung gemacht, da hat er halt die Tür aufgemacht und da stand jemand vor der Tür und er war halt geschminkt und war aber noch also als Mann angezogen, aber geschminkt. Und dieser jemand sagte dann halt so zu seiner Freundin, die mir das dann nachher erzählt hat, wir hätten perversen Sex. Und ich habe nur gedacht, so wie doof, ne? Der hat überhaupt keine Ahnung. Also wir haben wirklich ganz normalen Sex. Hier spielt sich nicht irgendwas, kein Schweinkram ab oder irgendwas, ne? Ich glaube, dass diese Reaktion, ja, da habe ich dann einfach gedacht, ja, wenn die anderen auch alle so denken, dann muss ich dann doch gucken, mit wem kann ich und mit wem kann ich nicht. Und das ist halt das Schwierigste. Also da kommen mit Sicherheit, wenn ihr das ein bisschen öffentlicher machen wollt, mit Sicherheit große Probleme auf euch zu. Denn die Umwelt, trotz der Tatsache, dass so viel auch in der Öffentlichkeit darüber geredet wird, ich glaube, dass ganz, ganz viele Leute da sehr kleinkarierig sind. Vor allen Dingen auch in Bezug aufs Kind. So, dass ich mir da halt eben auch Sorgen mache, wenn der Kleine irgendwann in den Kindergarten geht und er fängt dann an zu erzählen. Ne? Also erstmal sage ich das nochmal, bewundere ich dich sehr und finde es sehr, sehr toll und sage, dass mir das gut gefällt, dass du so zu deinem Mann stehst. es hätte ja sein können, dass du weggehst und die Hände über dem Kopf zusammenschlägst. Ja, klar. Und dass ihr das schon so eingefädelt habt, zu einer Beratungsstelle gemeinsam zu gehen und dann mit Fachleuten darüber zu reden, wie man jetzt ganz allmählich sich halt weiterentwickelt und was zu tun ist. Finde ich genau richtig. Ich hätte noch eine Bitte. Ja? Also ich wollte so an die Zuhörer einfach mal appellieren, dass sie doch einfach mal versuchen, ein bisschen tolerant zu sein und die Menschen einfach auch mal kennenzulernen oder vielleicht auch mal drauf zuzugehen und nicht sie direkt so zu verurteilen, weil das hat mir in meiner Vergangenheit mit anderen Themen schon oft das Herz gebrochen und das ist eigentlich meine größte Angst, die ich jetzt für die Zukunft habe, dass sowas wieder passiert. Gut, dass du durchgekommen bist, gut, dass wir uns unterhalten haben. Ich glaube, viel besser als ein Appell ist so ein Gespräch, weil dadurch die Menschen einfach den anderen Menschen näher rücken, auch mit der Problematik. Ja. Also, schön, dass wir gesprochen haben. Ich wünsche dir und deinem Mann und deinem, ja, deinem Mann, sagen wir noch Mann. Ja, ist er noch. Ja, natürlich. Von Herzen alles Gute. Ja, dir auch. Tschüss, ne? Susanne. Gut, tschüss. Tschüss. Gabi, 38 Jahre. Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Ja. Und mein Thema ist das Senikal. Das Senikal? Das Senikal. Das ist so eine Fettpille, die man zur Nahrungsergänzung nimmt und wo das Fett, was man zu sich nimmt, in Lipasen umgewandelt wird. Was sind Lipasen? Und was dann einfach so unverdaut wieder ausgeschieden wird. Das ist diese Wunderpille, die vor einiger Zeit großartig in den Zeitungen gefeiert wurde. Genau. Angebliche Wunderpille. Genau. Die aber verbunden ist mit sehr vielen Nebenwirkungen und man sehr vorsichtig sein muss im Umgang damit. Ja, das ist richtig. Hast du sie genommen? Ich habe die genommen und ich habe jetzt also fast 10 Schachteln davon genommen. Sag mal dein Gewicht damals, als du angefangen hast. 125 Kilo habe ich gewogen. Hui, bei einer. Und ich bin jetzt bei 80 Kilo. Ja, bei welcher Größe? Bei 1,63. 1,63. 125 Kilo ist natürlich eine Menge Stoff. Ne? Ja. Und jetzt, wie viel hast du da? 85? Jetzt habe ich so 80, 85. Durch diese Pille? Durch diese Pille unter anderem und dann habe ich meine komplette Ernährung umgestellt. Ich wollte gerade sagen, das A und O dieser Pille ist natürlich... Dass man die Ernährung umstellt. Ja, man kann sie nicht nehmen und weiter Fritten essen. Ne? Genau. Ich bin jetzt so ganz minimal, ich bin nur auf Biokost, so Vollkornprodukte, keine Pizza mehr, keine Pommes mehr. Denn wenn man bei dieser Pille noch, ich sag mal, Sahne isst, dann kommt man also von der Toilette nicht wieder runter. Also man hat Durchfall dann, oder wie ist das? Dann hat man ölige Stühle, fettige Stühle. Da so macht sich das dann bemerkbar, Kaliummangel. Aber wenn man ausgewogen ist? Ausgewogen ist, hat man durch diese Pille keine Nebenwirkungen. Aber eine Wirkung? Eine Wirkung, richtig. Und bei mir hat sich das also jetzt so niedergeschlagen, dass wenn ich auch selber ganz minimal esse, das heißt auch ganz wenig esse, ich esse auch keinen Kuchen, dass ich immer das Gefühl habe, dass ich diese Pille brauche. Das ist so, als wenn ich so eine psychische Abhängigkeit hätte. Machst du das unter ärztlicher Kontrolle, diese ganze Geschichte? Ich mache das unter ärztlicher Kontrolle. Ich habe inzwischen schon 10 Schachteln davon verbraucht. Aber ist denn nun nicht irgendwann auch mal gut? Ich habe immer das Gefühl, dass es noch nicht gut ist, weil ich 80 Kilo wiege und dann sagt mir jeder, ja, wie toll ich aussehe und wie scheiße ich natürlich dann früher ausgesehen habe. Aber ich immer noch 20 Kilo abnehmen muss. Das ist mir dann immer wieder bewusst. Was heißt muss? Wo steht das? Irgendwo muss man ja noch 20, dann hast du so ungefähr, siehst bald aus wie Claudia Schiffer so ungefähr. Da kommen dann immer noch so ein paar Bemerkungen von Leuten, die sagen, ja, es ist eigentlich noch nicht ausreichend. Was denn, ich könnte es noch abnehmen. Was ist denn für dich so, deine Marsch, wo du sagst, also das wäre eigentlich mein Traumgewicht? So 65 Kilo. 65 Kilo. So 65 Kilo, das wäre so mein Traumgewicht. Also ich sag mal, bei meiner Größe, weil ich auch ein bisschen einen kernigen Körper habe, Knochenbau ein bisschen schwerer, wäre das richtige Gewicht. Bist du denn jetzt entschlossen, bis du dieses Gewicht hast, die Pille weiterzunehmen? Das ja. Wie teuer ist die eigentlich? 105 Mark. 105 Mark. Und die zahlt auch keine Kasse. Keine Kasse. Und wie lange kommst du mit einer Packung dann hin? 14 Tage. Oh, das ist natürlich dann ein teurer Spaß auch, ne? Und da ich in diesem Jahr schon 6 Mal im Krankenhaus gelegen habe und ich mehrfach operiert werden musste, habe ich das alles quasi nur übers Krankenhaustagegeld. Mir diese Pillen, sag ich mal, mehr oder weniger finanzieren kann. Habe ich das denn gerade richtig verstanden, dass du jetzt schon Sorge hast, dass du von diesen Dingern psychisch abhängig wirst? Ja, das Gefühl habe ich. Also wenn ich im Auto sitze und ich mache mit meinem Mann eine längere Autofahrt und ich habe diese Pille nicht dabei, dann werde ich also fast wahnsinnig. Dann fange ich an zu erbrechen, weil ich schon Angst habe, irgendwie ein schlechtes Gewissen, dass ich was gegessen habe, was ich eigentlich hätte gar nicht essen dürfen. Vielleicht habe ich schon zu viel gegessen. Ich mache mir also 1000 Gedanken. Was ich als ein großes Warnsignal werten würde an deiner Stelle. Wenn das jetzt schon so ist, wie mag es erst sein, wenn du auf deinem Idealgewicht bist und der Tag kommt, wo du sagst, ab heute setze ich die Pille radikal ab? Das wird dir wahrscheinlich heute schon Angst und Schrecken bereiten. Ne? Das bereitet mir auch Angst und Schrecken. Weil ich dann denke, dann ist es ja immer noch nicht genug. Ich brauche ja diese Pille immer noch. Deswegen würde ich jetzt an deiner Stelle, ich meine, je früher, desto besser, schon versuchen, dagegen zu steuern. Gegenzusteuern, entweder wenn du zu einem guten Psychotherapeuten gehst, zu einer guten Ernährungsberatung gehst, auf jeden Fall jemand, der sich auch auskennt in der therapeutischen Anwendung dieser Pille. Ja. Damit da schon durch irgendwelche psychologischen Tricks schon entgegengewirkt wird, dass du nicht, wenn du mit 65 Kilo dastehst, wirklich dann in ein anderes Dilemma kommst, nämlich in die Abhängigkeit und Sucht, was diese Pille betrifft. Also würde ich sehr ernst nehmen. Ich würde dich gerne mit meiner Psychologin noch verbinden, Gabi. Ja, gut. Das ist die Petra. Und die Petra soll dir mal ein paar Tipps geben, vielleicht weiß sie auch schon ein paar Anlaufstellen, wie man das am besten macht. Ja, gut. Also, Gratulation, dass du es schon abgenommen hast, aber Vorsicht, Vorsicht, dass es nicht irgendwie nach hinten losgeht, ne? Und vom Regen in die Traufe quasi, ne? Alles Gute. Dankeschön, Domian. Leg auf, wir rufen dich gleich nochmal an. Könnte ich noch ein Autogramm bekommen? Ja, kriegst du auch zugeschickt dann. Ja, danke. Okay, tschüss, Gabi. Tschüss. Ich bin gerade ein bisschen am Überlegen. 74 Jahre alt auf jeden Fall. Wer ist 74 Jahre alt? Antigone, stimmt das? Antigone, ja. Ja. Ja. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Was für ein schöner Name. Ja, siehste. Antigone. Was ist dein Thema, Antigone? Mein Thema ist Zwangsarbeiter. Zwangsarbeiter? Hast du da schon mal was von gehört? Ja, leider Gottes habe ich davon gehört. Ja, siehste. Ich war Zwangsarbeiterin und ich wollte ganz laut über den Sender sagen, dass es mir langsam auf den Geist geht, wie sich da um ein paar Milliarden Mark für die Zwangsarbeiterentschädigung gestritten wird nach so vielen Jahren. Wenn ich bedenke, dass ich 74 bin und mit 18 Zwangsarbeiterin geworden bin. Wo hast du arbeiten müssen? Ich war bei den Gerhard Fiedeler Werken in Kassel. Und was hast du da machen müssen? Ja, da wurden Fiedeler Störche gebaut. Nee, ich meine, was du genau da machen musstest. Ich war da eingesetzt als Dolmetscherin. Die Zwangsarbeiter wurden gebracht nach Kelsterbach, das ist zwischen Frankfurt und Wiesbaden. Da war ein großes Auffanglager für Zwangsarbeiter aus der Sowjetunion. Und das unterstand dem Landesarbeitsamt Hessen-Nassau. Ja, das damals. Ja. Und von da aus wurde man verteilt an die einzelnen Firmen, die sich Zwangsarbeiter angefordert haben. Und dann sollte ich erst zu Mercedes nach Stuttgart, aber dann war viel dringlicher. Die haben auch eine Dolmetscherin bzw. einen Dolmetscher, also einen deutschsprachigen Menschen angefordert. Und dann bin ich aber nach Kassel geschickt worden. Du warst Dolmetscherin für Russisch-Deutsch. Ja. Deutsch-Russisch. Du bist Russin? Nein, ich war Woliniendeutsche, falls dir das ein Begriff ist. Woliniendeutsche? Wolinien. Es gab in Russland drei Sorten von sogenannten Volksdeutschen, Russlanddeutschen. Die Wolgadeutschen, die Schwarzmeerdeutschen und die Woliniendeutschen. Die Schwarzmeerdeutschen waren Hessen, die Woliniendeutschen waren Preußen und die Schwarzmeerdeutschen waren Schwaben. Dann wundert es mich, aber jetzt muss ich ganz blöd fragen, dass du selbst auch dann Zwangsarbeiterin warst? Ja, Willkür schützt dich vor Deportation nicht. Wir waren Besatzungsmacht. Da wollte ein geiler alter Mensch mit mir ins Bett, will das mal so nicht so primitiv ausdrücken. Und ich bin von der Arbeit weggelaufen, wo läuft man hin mit 17 zur Mama? Und dann sind sie gekommen und haben gesagt, da fährst jetzt nach Deutschland als Zwangsarbeiterin, da wird man dir das Arbeiten schon beibringen. Da wurde mir untersteht Untergrabung der Kriegsgewinnes und Zerstörung der Wehrkraft und was weiß ich alles. Wie lange hast du dann arbeiten müssen, zwangsgearbeitet? Bis zum Kriegsende. Bis Kriegsende. Ja, hast du irgendwann mal eine Entschädigung bekommen? Nein, ich habe gar nichts bekommen. Und Domian, weißt du was? Der Monatslohn, den man da bekommen hätte, damals 200 Mark oder 250 Mark, was damals ein Arbeiter verdient hat, darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass der seelische Schmerz, der den Menschen dazugefügt wurde, und diese Schmach und Pein und Dreck und Läusen, in dem man hat leben müssen, Wenn ich heute darüber rede, auch jetzt, dann bekomme ich Schweißausbrüche. Das ist doch mit Geld überhaupt nicht zu bezahlen. Wenn ich bedenke, dass eine Prinzessin von Monaco für eine Fotomontage auf einem Cover einer Zeitschrift 180.000 Mark Schmerzensgeld bekommen hat, dann müsste man doch so einem Zwangsarbeiter 10 oder 15 also, oder 20.000 Mark geben können. Du hast natürlich recht, dass der seelische Schmerz, der ist nie wieder gut zu machen. Der ist gar nicht aber mit Geld zu es bezahlen. Ist genug Geld da, vor allen Dingen bei diesen Firmen, die davon profitiert haben, und die sollten es dann wirklich auch zahlen. Es ist viel zu spät, dass sie jetzt erst anfangen. Domian, die meisten sind doch schon gestorben. Eben, das meine ich damit, ja. Und es ist ja nicht so, jetzt streiten die sich, ich verfolge das sehr vehement, und Herr Lambsdorff ist ja jetzt da als Sachverwalter eingesetzt, da streiten die sich, ob Thyssens oder Krups, Kassel Henschel oder Mercedes, sie haben doch alle Zwangsarbeiter beschäftigt, und das ging so. Die haben die angefordert beim Reichsarbeitsminister, hieß das damals, und der hat sie geliefert. Er hat seine Besatzungsmacht, die Soldaten in Russland eingesetzt, und da wurden sie eingefangen, eingesperrt und ab in den Viehwagen und ab nach Deutschland. Antigone, nachdem der Krieg vorbei war, was hast du dann gemacht? Wie ging das bei dir weiter? Ja, es ging bei mir weiter. Es waren ja so, ich war in Kassel, da war amerikanische Besatzungsmacht, und wie hießen wir, DP, Deplacy Person, und die wurden, so hießen die damals, und die wurden eingefangen und repatriiert in ihre Länder. Nach Polen, Russland, Tschechien, wo auch immer sie herkamen. Das heißt, du bist auch wieder nach Russland zurückgeschickt? Nein, ich bin ausgebüxt. Ah ja. Es gab da noch mehrere, die ausgebüxt sind. Wohin bist du ausgebüxt? Ich habe mich halt in Deutschland verkrochen. Mensch, was hätte dir passieren können, dass man dich wieder zurückdeportiert hätte nach Russland? Ja, mein Vater war auch in Deutschland, und den hat man zurückdeportiert nach Russland. Und der hat in Russland 10 Jahre Zwangsarbeit bekommen, wegen Kollaborierens mit dem Feind. Genau das hätte dir auch drohen können. Das hätte mir auch hier aus der Zwangsarbeit raus, in Russland wieder rein. Wieder rein, ja, genau. Genau. Da, und mein Vater ist auch da gestorben. Wie hast du dich dann durchgeschlagen? Naja, wie hat man sich durchgeschlagen? Erst nach dem Krieg hat man Schwarzhandel getrieben und sich so ein bisschen durchgeschlagen. Und dann habe ich zum Glück einen Mann kennengelernt, einen Deutschen, den habe ich geheiratet. Und dann habe ich mich, wie es so lief, Kinder gekriegt und großgezogen. Und sag mal, du bist 74 Jahre. Ja, ich bin mein eigenes Christkind, ich werde Weihnachten 75. 75 Weihnachten. Ja. Diese Zeit liegt, ich weiß das, was ich jetzt sage von meinen Eltern, die in deinem Alter ungefähr sind, diese Zeit des Krieges und der schlimmen Vorkommnisse in Europa liegt sehr lange zurück. Aber ich könnte mir vorstellen, dass bei dir dieses auch sehr präsent noch ist. Ne? Und du viel darüber nachdenkst. Domian, ich habe nicht nur darüber nachgedacht, ich habe ein dickes Buch darüber geschrieben. Nur leider will das kein Verleger haben, passt nicht in unser Programm, sagen die. Aber du hast es dir von der Seele geschrieben, vielleicht ist das schon mal ganz gut. Das habe ich mir von der Seele geschrieben, und ich habe es auch für meine Kinder geschrieben. Und weißt du, was man erlebt, wenn man sowas schreibt, erlebt man das alles nochmal. Und da bekommt man Zittern am ganzen Leibe. Ja, das ist in dem Moment sicher schwer, aber vielleicht tut es hinterher auch gut. Aber das ist nicht mein Thema. Ich möchte es laut in die Welt hinausschreien. Wenn man wenn der Herr Kohl einer Frau Thatcher für den Falkmann-Krieg wie viel 17 Milliarden Unterstützung gegeben hat, oder wenn ein Starfighter vom Himmel fällt, was kostet der 21 Milliarden oder sowas, dann müsste man doch verdammt nochmal 20 oder 30 Milliarden Mark zusammenkriegen, um diese armen Schweine zu entschädigen. Antigone, du hast es jetzt in die Welt hinausgeschrien. Ich hoffe, dass die Menschen das gehört haben, die es angeht und die Macht haben. Und ich möchte nochmal sagen, die Wirtschaft soll nicht sagen, das war die Regierung, und die Regierung soll nicht sagen, das war die Wirtschaft. Die Wirtschaft hat die Arbeitskräfte angefordert. Antigone, ich muss Schluss machen, weil die Sendung gleich weg ist. Ja, ich weiß. Alles Gute wünsche ich dir. Danke. Tschüss. In der Technik, Annette Bastian, unser Thema morgen, ich bin schuld an deinem Schicksal. 1 Uhr Radio 1 Live und WDR Fernsehen.